Das sind die aktuellen Themen. Grundschulen sollen Ganztagsschule werden, Flüchtlingshilfe sucht Reisebetten und Hoyer mit Sieg gegen Linden. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Tag. Die Grundschulen Steimke und Rodewald sollen zum kommenden Schuljahr eine Ganztagsschule werden. Das will der Steimker Samtgemeinderat. Der Schulelternrat der Grundschule Rodewald ist dagegen. Der Plan stöße sowohl bei einem Großteil der Eltern der betroffenen Schüler als auch bei der Schulleitung und der Lehrerschaft auf Unverständnis und Missfallen. So steht es in einem Schreiben des Elternrates. Eine endgültige Entscheidung soll in den kommenden Wochen gefällt werden. Die Flüchtlingshilfe Nienburg ist aktuell auf der Suche nach Reisebetten. Diese ehrenamtliche Initiative zeichnet sich vor allem durch spezielle und bedarfsorientierte Aktionen aus. In der neuen Unterkunft, wo sich aktuell 210 Flüchtlinge befinden, befinden sich momentan auch viele Kinder. Für diese sucht die Flüchtlingshilfe dringend Betten, so Pia Richards. Aktuell sind für uns wichtig Kinderbetten. In Langdamm gibt es ganz viele Kinder, ganz viele Familien, allein reisende Mütter mit Kindern. Die Kleinen schlafen aktuell auf Feldbetten und kugeln da wohl manchmal runter. Deswegen suchen wir ganz dringend Reisebetten, wirkliche Reisebetten, die man zusammenklappen kann, die verstaut werden können, je nach Bedarf. Da suchen wir noch ein paar. Morgen tagt um 18 Uhr die Sitzung des Kindergartenausschusses der Samtgemeinde Mittelweser. Austragungsort ist die Kindertagesstätte Raupenstübchen, Schulweg 5 in Schessinghausen. Unter anderem werden der Jahresbericht der Leitungen sowie die Haushaltsplanung für 2016 vorgestellt. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Langsam aber sicher kommen die Hoya-Basketballer in Fahrt. Im zweiten Heimspiel der Saison gelang dem Bezirksligisten ein 56-34 Erfolg gegen die Linden Dudes 3. Hoya startete strukturiert, aber mit wenig Wurfglück in die Partie. In der Defensive konnten die Gäste aus Hannover bei lediglich 6 Punkten gehalten werden. Das Viertel endete mit einem 10-6. Im letzten Abschnitt ging bei den Hoya-Runnern aufgrund der hohen Führung die Konzentration ein wenig verloren, der Vorsprung konnte aber gehalten werden. Das kommende Wochenende steht nun ganz im Zeichen des Kreisderbys beim TKW Nienburg. Beginn ist dann dort um 16 Uhr. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.